Kundgabe 4503. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.12.1948. Breiter Weg ins Verderben. Schmaler Weg zur Höhe. Der Weg, den ihr gehen sollet, ist gangbar, so wie ihr euren Blick himmelwärts richtet, so wie ihr begehret, zu mir zu gelangen und kein anderes Verlangen im Herzen heget, als mit mir wieder vereinigt zu sein. Ich verlange wahrlich nichts Unerfüllbares von meinen Kindern. Ich warne sie nur, den breiten Weg zu betreten, der wohl bequem und unbeschwerlich erscheint, jedoch weit ab vom Ziel führt, den die Kinder der Welt gehen, die sich verlieren an meinen Gegner. Der Weg, den ihr beschreiten sollet, ist schmal und wenig reizvoll, und deshalb zögern die Menschen, ihn zu betreten. Und doch führt er einem herrlichen Ziel entgegen, das ihr alle erreichen sollet. Zudem treten euch des Öfteren Lichtgestalten in den Weg, die euch geleiten und euch aufmerksam machen auf Hindernisse, auf Steine und Klippen und Gestrüpp, auf das ihr nicht fallet oder Schaden nehmet an ihnen. Ihr könnet diesen beschwerlichen Weg ganz sorglos gehen. Wer ihn betreten hat, der geht nicht mehr ohne Schutz einen Schritt weiter. Doch auf den breiten Weg hinüberschauen dürfet ihr nicht, weil von dort euch Truglichter blenden, die euren Weg dunkel erscheinen lassen. Wendet den Blick ab davon, sehet auf zu mir, und ein mildes Licht wird euch den Weg erleuchten, das euch wohltut und sich verstärkt, je näher ihr dem Ziel kommt. Und vertrauet euch voll und ganz mir an. Dann kann ich euch entgegenkommen, eure Hand ergreifen und euch führen bis an euer Lebensende, bis der Weg breit und eben wird und in eurem Vaterhaus endet, bis euch das Reich aufnimmt, das eure rechte Heimat ist, das Licht durchstrahlt und wunderlieblich anzuschauen ist, das aber nur über diesen engen, beschwerlichen Weg erreicht werden kann. Mühseligkeiten müssen überwunden werden, doch sie sind überwindbar mit meiner Hilfe. Was euch aber erwartet, ist aller Beschwerlichkeiten und Mühsalen wert. Der breite Weg aber führt in die Finsternis. Er ist schön und reizvoll, solange der Mensch auf Erden wandelt, doch er führt in die Irre und zuletzt in ein dunkles, unheimliches Reich, ins Verderben. Meidet diesen Weg, suchet nicht euch, den Erdengang leicht zu machen, denn er ist nur kurz. Das Leben nach dem Tode aber endlos lang, und darum strebet dem rechten Ziel entgegen und lasset euch nicht abschrecken, wenn der Weg euch auch weniger reizvoll erscheint. Betretet ihn und strecket die Hände aus nach mir, und ich werde euch führen, auf dass ihr sicher euer Ziel erreichet. Amen.